weitermachen. Und über diese Annahme spreche ich nun mit einem, der heute schon intelligent ist, nämlich mit einem der führenden Klimaforscher, dem Physiker Professor Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag, Herr Ramsdorf. Guten Tag, Frau Führer. Rekapitulieren wir nochmal, wenn die Temperaturen in 90 Jahren um 5 Grad ansteigen, dann wird nur noch ein Bruchteil der Menschheit auf der Erde leben können, sagt James Lovelock. Wie plausibel ist für Sie diese Vorhersage? Also zunächst mal formuliert er es gar nicht mal als wenn, sondern er sagt, die Temperatur wird 5 Grad ansteigen, das ist quasi unvermeidlich, da können wir gar nichts mehr dagegen machen. Und wenn man schaut, was ist die Begründung dafür, die er liefert, dann ist das ein ganz einfaches Spielmodell. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, so nennen wir das in der Wissenschaft. Ein Modellchen aus einer Handvoll Differentialgleichungen, mit denen arbeite ich auch gelegentlich. Aber daraus kann man nun wirklich nicht solche weitreichenden Schlüsse ziehen. Jeder, der was von nichtlinearer Dynamik versteht, kann in einer halben Stunde ein solches Modell programmieren. Also ich nicht. Sie verstehen vielleicht auch nicht so viel von nichtlinearer Dynamik. Eben. Aber das wollte ich damit sagen. Wenn man die entsprechenden Rückkopplungsmechanismen in den Gleichungen einbaut, kann man ein Modell bauen, was zwei stabile Gleichgewichtszustände hat, so wie seines. Und das kippt dann um von dem einen in den anderen. In dem Fall von einem kühlen Klima, wie es bisher der Fall war, zu einem 5 Grad wärmeren Klima. Und er redet in dem Buch wiederholt davon, dass wir dieses Umkippen schon in Gang gesetzt haben und jetzt bewegen wir uns quasi unaufhaltsam auf dieses 5 Grad wärmere Klima zu. Aber wie gesagt, die Begründung, die er dafür liefert, ist überhaupt nicht stichhaltig und ich glaube, er würde damit keinen Fachkollegen überzeugen. Mal kurz eingefügt, der Weltklimarat allerdings, dem Sie ja auch angehören, hat nun ein Szenario entwickelt, wonach mit einer Erwärmung zwischen 2,4 und 6,4 Grad Celsius in den kommenden 90 Jahren zu rechnen ist. Also so weit entfernt ist das doch nun nicht. Das ist richtig. Der entscheidende Punkt eben war, ist es unaufhaltsam oder nicht? Und Lovelock sagt, wir können gar nichts mehr tun. Wir steuern auf diese 5 Grad Welt zu, während der Weltklimarat und eigentlich alle Klimatologen sagen, das ist keineswegs unvermeidlich, sondern es hängt von unserem Ausstoß an Treibhausgasen ab, ob wir auf diese 5 Grad wärmere Welt zusteuern oder ob es uns gelingt, die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen, wie es ja das Ziel der Politik ist. Inzwischen mehr als 100 Staaten haben sich diesem Ziel verschrieben. Kommen wir mal auf die möglichen Lösungswege später noch zu sprechen, Herr Ramsdorf. Nur angenommen, die Erwärmung um 5 Grad tritt ein, ist denn dann sein Szenario realistisch? Aus meiner Sicht auch nicht. Ich habe gesucht in dem Buch, was die Begründung dafür ist, dass bei 5 Grad höheren Temperaturen nur noch 100 Millionen Menschen überleben, wie er da sagt, oder maximal 1 Milliarde. Und er behauptet einfach, die landwirtschaftliche Produktivität ist dann nur noch ein Zehntel dessen, was wir heute haben. Also können wir quasi die Menschheit nicht mehr ernähren. Das behauptet er einfach. Eine richtige Begründung dafür habe ich nicht gefunden. Es geht im Wesentlichen, also zumindest keine quantitative. Er sagt, die Dürre wird stark zunehmen auf den Kontinentalgebieten. Das stimmt, das beobachten wir auch bereits. Die von extremer Dürre betroffenen Landgebiete haben sich in der Fläche schon verdoppelt. Das hat der Weltklimarat festgestellt. Und bestimmte Regionen wie der Mittelmeerraum, Kalifornien, südliche Afrika, Australien werden durch die globale Erwärmung immer stärker austrocknen. Ja. Aber daraus zu folgern, wir können dann nur noch 100 Millionen Menschen ernähren, halte ich für völlig abwegig. Denn es gibt ja da auch im Weltklimabericht detaillierte Untersuchungen dazu von den Landwirtschaftsexperten, wie stark die Produktivität, die Nahrungserzeugung davon beeinträchtigt wird. Und in einigen Regionen ist das sehr gravierend. In Afrika zum Beispiel bei einigen Getreidearten Rückgang um 50%. Also das ist schon alles sehr ernsthaft. Aber sagen wir mal, lange nicht so sehr dramatisch wie Lovelock das schildert. Ich denke, er hat einfach sehr übertrieben. Herr Ramsdorf, interessanterweise wird aber seine apokalyptische Sicht in den englischen Medien, also vor allen Dingen auch in den seriösen englischen Medien, durchaus gelobt. Ich habe da einen Artikel in der Times gelesen zum Beispiel, da steht also nach dem Motto, endlich mal einer, der die unbequeme Wahrheit ausspricht und uns nicht vorgaukelt, wir bekämen das noch irgendwie hin, wenn wir öfter mal das Auto stehen lassen. Sie sind ja auch einer derjenigen, die sagen, wir bekommen das noch hin. Also zumindest können wir es noch hinbekommen, wenn wir es wollen. Und da sehe ich eben in dem Buch von Lovelock schließt sich der Kreis, denke ich, zu den Menschen am anderen Extrem, die sagen, Klimawandel ist überhaupt kein Problem oder ist alles nur eine Verschwörung von geldgierigen Klimaforschern. Denn beide Extreme, das extreme Verleugnen des Problems und dieser extreme Alarmismus wie Lovelock, es ist alles schon zu spät, führen zu derselben Schlussfolgerung, nämlich wir können gar nichts mehr tun, wir müssen nichts tun, wir müssen unseren Lebensstil nicht in Frage stellen. Und damit erkläre ich mir auch die Beliebtheit von solchen Thesen. Dann kommen wir mal zu dem unbequemen Punkt, Herr Ramsdorf. Was können, was müssen wir denn tun? Also wir können und müssen die Ursache des Problems bekämpfen. Und das ist nun mal unser Ausstoß von Treibhausgasen. Und man kann auch relativ gut ausrechnen, wie viel Spielraum, wie viel Zeit wir da noch haben, wenn wir tatsächlich die globale Erwärmung bei 2 Grad stoppen wollen, wie das eben das Ziel der meisten Länder ist, dann können wir bis 2050 noch etwa 700 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Und bei den heutigen Emissionsraten würden wir dieses Budget aber schon in 20 Jahren verbrauchen und es würde nicht bis 2050 reichen. Das heißt eben, wir müssen drastisch reduzieren und das ist eigentlich in der Wissenschaft und auch in der Politik ja allgemein anerkannt. Die USA, Obama haben sich jetzt auch das Ziel gesetzt, 80% Reduktion bis 2050. Die EU verfolgt ein solches Ziel und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wenn wir das umsetzen, dass es dann auch gelingt, die globale Erwärmung so zu begrenzen, dass die Folgen beherrschbar sind und diese Horrorvisionen eben gerade nicht eintreten. Wenn ich mal dran erinnern darf, die Bonner Klimakonferenz von der vergangenen Woche ist vollkommen ergebnislos auseinandergegangen und von der Vorreiterrolle der USA war da auch nichts mehr zu spüren. Ja, das ist richtig und das liegt daran, dass im Vorfeld von solchen entscheidenden Verhandlungsrunden wie der, die im Dezember in Kopenhagen stattfindet, natürlich alle Beteiligten Mikado spielen, also wer sich zuerst bewegt, verliert. Und keiner will im Vorfeld schon irgendwelche Zugeständnisse machen oder Zusagen machen, damit man sich nicht die Verhandlungsposition verbaut. Das ist natürlich zu kritisieren, das ist ganz klar, weil es der Dringlichkeit und dem Ernst des Problems nicht gerecht wird. Es bedeutet aber nicht, dass damit für Kopenhagen im Dezember jetzt schon alles verloren ist, denn noch ist es möglich, dass dort wieder in letzter Minute doch noch ein Durchbruch gelingt. Professor Stefan Ramsdorf, der Physiker, arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Ramsdorf. Ja, vielen Dank auch. Deutschland.